Der sozialdemokratische Wahlkampf im Jahr 32 stand nicht unterm Zeichen der Offensive gegen die von Korruptionsaffären zerrissene Bourgeoisie, sondern der Schmähungen der beiden kommunistischen Parteien, die ihrerseits nichts Besseres zu tun hatten, als einander zu befehden. Während Kilbom seine Bemühungen fortsetzte, um zu einem Bündnis mit der Sozialdemokratie zu kommen, griff Linderoths Partei die Sozialdemokratie weiterhin als Hauptfeind an, und dabei wurden die Kräfte nutzlos verbraucht, denn im einen Fall war die Partei Hanssons doch nie zu Konzessionen bereit und im anderen Fall bediente sie sich nur aller Mittel, um noch stärker zurückzuschlagen. Das Übergewicht der sektiererischen Auseinandersetzungen in den beiden kommunistischen Gruppierungen erschwerte eine Stellungnahme der Arbeiter, die in den Betrieben immer noch eine Einheit ausmachten, eine Einheit allerdings, die nur die spontane Einheit der Klasse war. Aufgrund der Halsstarrigkeit der Parteileitungen konnte sie nicht zur Wirksamkeit gebracht werden. So hatten es die Bürgerlichen vermocht, sich mit ihrem Terror über 4 Regierungsperioden zu halten. Erst im September 32, nach dem Sturz des Kreugerschen Imperiums, als es ihnen nicht geglückt war, ihre Macht mit neuen Transaktionen zusammenzukitten, mussten sie zurücktreten und der Sozialdemokratie, die es durch die Kraftanspannung der Wähler wieder auf 104 Mandate gebracht hatte, die Bildung des Kabinetts überlassen. Auch mit den 2 Sitzen der Kominternpartei, 3% der Stimmen entsprechend, und den 6 Plätzen der Partei Kilboms, die 5% der Stimmen erhalten hatte, war die Sozialdemokratische Partei den bürgerlichen Fraktionen in der zweiten Kammer immer noch um 3 Mandate unterlegen. 160.000 waren in diesem Jahr ohne Arbeit, und als das Jahr der faschistischen Herrschaft in Deutschland begann, betrug die Zahl der Erwerbslosen 186.000. Mit ihren Angehörigen bildeten sie eine Armee von fast 1 Million Notleidenden. Wir hatten, sagte Ström, keine andere Möglichkeit als die des Balancierens und Manövrierens zwischen dem Verlangen der Arbeitenden nach einer Sicherung der Erwerbstätigkeit und den Forderungen der Unternehmer auf erhöhte Gewinnspannen. Wir waren dem internationalen Finanzdruck ausgesetzt, waren bedroht vom deutschen Faschismus und von den chauvinistischen Erscheinungen im eigenen Land, hatten die Industrien zur Senkung der Arbeitslosigkeit zu subventionieren und die Verhandlungen zwischen den Verbänden der Gewerkschaften und der Unternehmer zu einem Abschluss zu bringen, um die Marktlage zu stabilisieren. Bei diesen Bedingungen waren nur vorsichtige Reformen möglich. Doch vereinte die sozialdemokratische Regierung in sich, sagte er, was dem Ansinnen der Arbeitenden entsprechen musste. Hansson, der Ministerpräsident, war schon zu der landesväterlichen Gestalt geworden, wie Branting sie dargestellt hatte. Sandler, Außenminister, war bekannt als Gründer des Arbeiterbildungsverbands. Wenner Ström, der Verteidigungsminister, Möller, der Sozialminister und Schlieter, der Justizminister, wurden als fortschrittliche Humanisten respektiert. Sköld, als Agrarminister, verhalf den Landarbeitern zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und Wigfors, Minister der Finanzen, repräsentierte sozialistische Wissenschaftlichkeit. Sandler, sagte Roggeby, schickte sogleich ein Zirkular an alle Fachabteilungen mit der Mahnung, die Gewerkschaften von kommunistischen Vertrauensleuten zu reinigen und anstatt der Schulen für künftige Betriebsleiter, anstatt der Sozialisierungen, die Wigfors versprochen hatte, gab es nur eine Expansion der staatlichen Macht. Um überhaupt von industriellem Mitbestimmungsrecht sprechen zu können, sagte Ström, mussten wir erst die ökonomische Unterlage dafür schaffen, in der Form von staatlichen und gewerkschaftlichen Fonds. Durch ihre ständige Kompromissbereitschaft, sagte Roggeby, hatten die Sozialdemokraten die Bürgerlichen wieder so stark werden lassen, dass diese im Juni 36 die Regierung an sich reißen konnten. Doch nur, entgegnete Ström, bis zum September. Da gewannen wir sie zum ersten Mal mit parlamentarischer Mehrheit zurück und behielten die Führung bis jetzt. Er maß dem neuerlichen Aufstieg der Kominternpartei keine Bedeutung bei. Die 18.000 Mitglieder, die sie wieder zählte, verschwanden gegenüber den Hunderttausenden in der Sozialdemokratischen Partei. Was waren ihre 5 Sitze und die 6 Sitze der Kilburn-Partei schon wert, sagte er, neben den 112 Mandaten, mit denen wir aus eigener Kraft die 3 bürgerlichen Parteien um 5 Plätze übertrafen. Die 16 Sitze, die der in sich verfeindete Block der Arbeiterparteien den bürgerlichen Fraktionen voraus hatte, änderte an den ökonomischen Verhältnissen nichts. Die Produktionsmittel waren in den Händen der Kapitalbesitzer, und dort würden sie, auch wenn es zu einem Ausgleich der Mandate in der ersten Kammer käme, verbleiben. Dennoch, sagte Ström, waren wir mit den durchgekämpften Reformen, wie die Arbeitslosenversicherung, die Rentengesetze, die Arbeitszeitregelung für Landarbeiter, die Mütterhilfe, die Mieterleichterung für kinderreiche Familien, die Altersheime, der obligatorische 2-wöchige Urlaub auf dem Weg zum exemplarischen Sozialstaat zu werden. Das Krisenprogramm Hanssons zu Beginn der 30er Jahre, sagte Roggeby, hatte dazu gedient, die Arbeiterklasse noch fester an die Sozialdemokratische Partei zu binden. Die Verflechtung des sozialdemokratischen Staatsapparats mit dem Monopolkapital wurde offenbar im Dezember 38, als in Salzjöbaden die Partnerschaft zwischen den Lohnarbeitern und Unternehmern besiegelt wurde. Die Vermeidung staatlicher Gesetzgebung in den Hauptfragen widersprach dieser Bindung nicht. Vielmehr hob die scheinbare Freiwilligkeit und Gleichberechtigung, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich fortan an einen Tisch setzen würden, um jeden aufkommenden Konflikt zu behandeln, die Harmonie hervor, die nun gelten sollte. Die sozialdemokratisch-bürgerliche Mischökonomie stellte den sicheren Hintergrund zum Arbeitsfrieden dar. Großzügig verpflichtete sich der Arbeitkäufer, den Entlassungen, die früher fristlos stattfanden, eine Kündigung vorauszuschicken und bei Streik auf den Einsatz von Streikbrechern zu verzichten. Im Übrigen verfügte er allein, wie eh und je, über Leitung und Verteilung der Arbeit, Aufbau und Abbau der Produktion. Das Streikverbot während der Periode eines Tarifvertrags angeblich zur Sicherung der Ansprüche des Dritten, des Konsumenten, kam dem Unternehmer zugute, indem dieser bei der Umstrukturierung und Effektivisierung der Betriebe mit einem festen Arbeiterstamm rechnen konnte. Der Weg zum Wohlstand lag geebnet. Der Arbeitgeber gab dem Arbeiter die Arbeit. Der Arbeiter nahm seinen langsam von Öre zu Öre gesteigerten, der Erhöhung der Akkordleistung jedoch nicht entsprechenden Lohn entgegen. Die Sozialdemokratische Partei brachte es zu ihrem Maximum an Wählerstimmen, besetzte jetzt 134 Sitze im Unterhaus und 74 in der ersten Kammer, wo sie mit Hilfe eines kommunistischen Mandats gleich stark geworden war wie die bürgerlichen Fraktionen. Kilbooms Partei, die sich seit 34 Sozialistische Partei nannte, hatte von 15.000 schon 10.000 Mitglieder verloren. Als es im Frühjahr 37 zum Bruch kam zwischen ihm, der die Rückkehr zur Sozialdemokratie im Sinn hatte, und Flieg, dessen Nationalkommunismus zu einem von Deutschland finanzierten Nationalsozialismus wurde. Unverändert um 3% hielt sich der Wähleranteil der kominterntreuen Kommunisten. Mit dieser verschwindenden Minorität vor Augen konnte Ström zufrieden seiner Entscheidung gedenken. Gutmütig, wohlmeinend war sein Gesicht. Wenn er nun hinausblickte über die Grenze seines reichen Lands, so war es nicht, um der sozialistischen Vision nachzuspähen, sondern um nach Anzeichen zu suchen, die Hoffnungen weckten auf die Lebenskraft des französisch-englischen Blocks. An die Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit den Ländern, die sich einmal aus der kolonialen Unterdrückung erheben und ihren Anteil an den Weltgütern fordern würden, dachte er nicht. Selbstbewusst stand er, der sich einst revolutionären Ideen zugewandt hatte, um, wie von der Bourgeoisie 1915 richtig eingeschätzt, zu den gesellschaftsbewahrenden Kräften zurückzukehren, zusammen mit der alten Garde am Portal zum berühmten schwedischen Wohlfahrtsstaat. So sah ich bei Roggeby in seinem Zimmer an der Koldinu-Treppe mit dem Blick auf den kahlen, pieperschen Garten das sozialdemokratische Syndrom. Es enthielt die Essenz der Beharrlichkeit um jeden Preis, des Horrors vor der grundlegenden Veränderung. Ström würde sagen, dass diese Geduld es vermocht hatte, viele soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Er würde die demokratischen Freiheiten in seinem Land gegenüber der sowjetischen Ordnung hervorheben. Den humanistischen Traditionen seiner Partei würde er es zuschreiben, dass der Faschismus nicht in größerem Umfang ins Denken der Menschen eingedrungen war, und in der vielen Prüfungen ausgesetzten pazifistischen Haltung würde er die Gewähr sehen für das Andauern der Neutralität. Wenn Roggeby erwiderte, dass keine Reformen die ungleichen Möglichkeiten der Bildung und Berufswahl aufgehoben hätten, so würde Ström sagen, dass die Partei danach strebe, die noch bestehende bürgerliche Dominanz an den Universitäten aufzuwiegen. Er würde von den Volkshochschulen sprechen, als seien diese einem Übergangszustand angepasst und nicht Institutionen zur Beibehaltung der Klassengesellschaft. Und er würde erwähnen, dass von zahlreichen Schriftstellern und Künstlern proletarischer Herkunft die kulturellen Werte längst zum Allgemeingut gemacht worden seien. Auf die Frage nach der Erfüllung der besonderen Ziele der Arbeitenden würde Ström antworten, dass die Partei dazu beigetragen habe, den Klassenbegriff zu erweitern. Ihr Verdienst sei es gewesen, breite Schichten von Intellektuellen, Akademikern, Beamten heranzuziehen und ihnen, die vormals von der Bourgeoisie abhängig gewesen waren, eine neue soziale Zugehörigkeit zu vermitteln. In gewissem Sinn hätte dies auch Roggebys Zustimmung gefunden, denn umwälzende Veränderungen ließen sich heute nicht länger allein von einer zur revolutionären Rolle determinierten Arbeiterklasse vornehmen, sondern nur im Zusammenschluss aller fortschrittlichen Kräfte der Bevölkerung. Die Sozialdemokratie aber habe es unterlassen, sagte Roggeby, auf dem Recht der Arbeitenden zu mitwirken und leiten in allen Zweigen der Produktion zu bestehen. Indem sie die Radikalität ausmerzte und die Eigentumsverhältnisse unangegriffen ließ, wurde sie zu einer konservativen Macht. Unten in der Partei, sagte er, waren die Arbeiter zu finden, deren Eigenschaften den sozialdemokratischen Organisationen einmal das Gesicht gegeben hatten. Doch von oben her drang unaufhörlich kleinbürgerliches Strebertum ein und hielt jene nieder, die aktiv eingreifen, ihre eigenen Forschungen und Erkenntnisse ausbauen wollten. Weil sie sich innerhalb der Sozialdemokratie, die zur bloßen Interessengemeinschaft von Arbeitnehmern geworden war, nicht mehr zur Geltung bringen konnten, sei ihr Platz, sagte Roggeby, in der kommunistischen Partei. Hier allerdings würden sie auch einer Begrenztheit ausgesetzt sein, die ihrer eigenen Entwicklung widersprach. Während die Sozialdemokratie die Entpolitisierung ihrer Mitglieder förderte, hielt die kommunistische Partei die ihren durch überalterte Glaubenssätze zurück. Wir hatten die Diktatur des Proletariats durch eine Bündnispolitik ersetzt. Sowohl die Arbeit im deutschen Untergrund als auch in Spanien hatte uns gezeigt, dass der Charakter der Kampffront nicht nach bestimmter Klassenzugehörigkeit, sondern nur nach bezeugter Stellungnahme ermessen werden konnte. Wenn wir von Klassenbewusstsein sprachen, so meinten wir damit unseren Anschluss an die am meisten Unterdrückten und unsere gemeinsame Auflehnung gegen die Mechanismen der Ausbeutung. Bei allen Unzulänglichkeiten und theoretischen Zerwürfnissen, der mangelnden Selbstkritik nach der falschen Einschätzung des deutschen Faschismus, der Bindung an die Doktrinen der Komintern, sagte Roggeby, läge der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Parteien doch darin, dass die Kommunisten das historische Bewusstsein wachhielten, während die Sozialdemokraten die Arbeitenden, indem sie sie aus dem Band des Klassenkampfs lösten, geschichtslos machten. Was Roggeby und anderen Kommunisten trotz ihrer Isoliertheit die Vitalität erhielt, waren die in ihnen wirksamen Traditionen. Im Gegensatz zu jenen, die sich ernähren ließen von den Abfallprodukten der bürgerlichen Zivilisation, hielten sie fest an ihren Aufgaben. Sie wehrten sich dagegen, von ihrer Arbeit entfremdet zu werden, wie es der Kapitalismus wollte, um in den Besitz gefügiger Handlanger zu kommen. Die Unzugehörigkeit der Arbeitenden, die Lähmung ihrer ursprünglichen Absichten, war in jeder Fabrik zu verspüren. Die Gesichter derer, die an den Maschinen standen, waren geprägt vom Ausdruck der Starre und Leere. Gingen die Gespräche bei Brecht von einer bereits befreiten Kultur aus, so mussten wir dort, wo ich mich mit Roggeby befand, noch einen langen Weg zurücklegen zu dem, was wir unter Kultur verstanden. Einen Weg, der uns durch Regionen führte, in denen die einen sich die Beine abliefen, die Knochen zermürbten, die Lungen auskeuchten, für die anderen, die sich als hervorragende und verantwortungsvolle Planer, als Beschützer und Gönner, als behäbige Plauderer und Volksfreunde rings um uns aufgestellt hatten. »Wir sind schon weit vorangekommen«, riefen die Kontrollanten uns zu. Und im Diffusen blieben die oberen Stufen, auf denen das Prinzip des Maximalprofits unaufhörlich nach dem Dasein von vielen Schwachen und wenigen Starken verlangte. Die Ausarbeitung der Notizen zu diesen Gesprächen wurde diktiert wie von einem Chor. Nicht nur Roggebys, Ströms Stimme hörte ich, sondern die Stimmen aller derer, die genannt worden, die aufgetaucht waren und jetzt Gestalt annahmen. Ich begann meine neue Tätigkeit als ein Chronist, der gemeinsames Denken wiedergab. Bücher, aus den Bibliotheken geholt, lagen gestapelt auf meinem Tisch. Ich ergänzte, was ich andeutungsweise vernommen hatte. Anfangs fand ich nicht mehr als bloße Wegzeichen, die sich, kaum sichtbar, in einem Dickicht erhoben. Doch konnten von ihnen aus Vermessungen vorgenommen, Verbindungen hergestellt werden, die mir einen ungefähren Begriff von weiträumigen, bisher unbekannten Gebieten vermittelten. Von jetzt an war mein Bewusstsein vom Prozess des Schreibens erfüllt. Es war darin ein Registrieren von Impulsen, Aussagen, Erinnerungsbildern, Handlungsmomenten. Alles bisherige war Vorübung gewesen, alles Schwankende, Zersplitterte, Vieldeutige, alle brodelnden Monologe wurden zum Resonanzboden für meine Gedanken und Reflexionen. Ich blickte hinein in einen Mechanismus, der siebte, filtrierte, scheinbar Unzusammenhängendes zu Gliederungen brachte, der Vernommenes, Erfahrenes zu Sätzen ordnete, der ständig nach Formulierungen suchte, Verdeutlichungen anstrebte, vorstieß zu immer wieder neuen Schichten der Anschaulichkeit. Schon beim Aufwachen frühmorgens und während der Stunden in der Fabrik war ich Kombinationen von Wörtern ausgesetzt, die ich nach der Rückkehr in mein Zimmer während der Tage der Schneeschmelze aufzeichnete. Die ungeheure Kluft zwischen uns, die wir an die Stempeluhr gebunden waren, und denen, die sich in Unabhängigkeit der Literatur, der Kunst zuwenden konnten, hatte nichts Quälendes mehr. Vielmehr war es, als sei mir gerade durch den Druck der realen Verhältnisse das nahegebracht worden, was ich ausdrücken wollte. Indem ich beim Übersetzen des Materials, das in der Sprache dieses Landes verwurzelt war, in meine eigene Sprache das Allgemeingültige fand, verschwand die Kluft zwischen den Sprachen. Die Sprache, die ich benutzte, war nur noch ein Instrument, zugehörig einer Weltwissenschaft. Gleichzeitig mit dem Heranfahren der Zinnbarren, dem Anheizen der Öfen, dem Herabsenken der Zentrifugen in die Säurebäder, fügte ich Stücke der schwedischen Gegenwartsgeschichte zusammen, spürte Engelbrecht nach und umriss, auch wenn Brecht nichts mehr davon wissen wollte, die abschließenden Szenen des Epos. Engelbrecht musste seine Fahrt antreten. Aus dem mitten in breitem Gewässer gelegenen Schloss mit den vier gedrungenen Rundtürmen musste er zur Terrasse und Landungstreppe getragen und hineingehoben werden in das dort vertaute, lange, schmale, geteerte Ruderboot. Das Boot konnte nicht in Örebro bleiben, Es musste vom Stein abgestoßen und unter der Brücke hindurch den Svarto entlang dem See Hjelmaren entgegengesteuert werden. Es war am Morgen des 27. April 1436. Neben einigen Getreuen begleitete ihn, wie die Annalen mitteilten, seine Frau, deren Name unbekannt und von der sonst nie gesprochen worden war. Vorbei an den Ufern, an deren Befestigungen Frachtschiffe lagen, glitt das Boot unterm taktfesten Schlag der Ruder. Nicht krank genug war Engelbrecht gewesen, um in seiner Burg zu bleiben. Doch zu schwach auch, um nicht eine Beunruhigung, ein Frösteln zu empfinden beim Gedanken an den Zweck seiner Reise, das Treffen mit dem Reichsrat zu Stockholm. Nicht umkehren konnte das Boot, hinausstoßen musste es in den offenen See. Der Frühling begann, ein gelbgrüner Schimmer hatte sich um die Skelette der Bäume gelegt. Am Abend landete das Boot an einer Insel im Sund, dem Vestra Sundholm vielleicht, Walen oder einer der anderen kleinen Schären. Schräg stieg die Klippe an, die Ruderer tauchten von hinten auf, Engelbrecht auf einer Bahre tragend. Aus Tannenzweigen wurde ein Lager hergerichtet, Engelbrecht niedergebettet, ein Feuer entzündet. Einer der Männer wies rückwärts ins Dunkel, es seien dort Lichter zu sehen, am Südufer, dort, wo sich das Schloss Göxholm derer von Nacht und Tag befand. Wenig später, als sie die Mahlzeit einnahmen, rief der Posten, dass ein Boot sich vom Land her nähere. »Sie werden uns einladen wollen zu sich«, sagte Engelbrecht, »um meine Gastfreundschaft zu vergelten. Führt sie zu uns.« Die Geräusche des landenden Boots, das Gepolter der Ruder, dann Schritte, verhängnisvoll klirrend. Mons Bengtsson erschien, gepanzert, eine Streitaxt in der Hand, von Armbrustschützen gefolgt. Engelbrecht erhob sich mühsam, stand vorgebeugt, auf die Krücken gelehnt, bereit, den Knappen freundlich zu begrüßen. Da dieser schwieg, dankte Engelbrecht ihm für den Besuch und erklärte noch einmal, dass er bei ihm und seinem Vater nicht einkehren könne, da er morgen zeitig aufbrechen müsse. »Ich bin gekommen«, sagte Bengtsson, »um deiner Fahrt ein Ende zu machen.« Und Engelbrechts Frau, ihn anstarrend, legte vor Entsetzen die Hand über den Mund. »Denn sonst«, rief Bengtsson, »wird es nie Frieden geben vor dir«, und hob die Axt. »Frieden«, sagte Engelbrecht noch, während eines unendlich langen Augenblicks. »Frieden, haben wir doch geschlossen.« Und da wurde die Zeit zerspalten vom Hieb der Axt. Die Krücke hob Engelbrecht zur Abwehr. Das geschliffene Eisen traf seine Hand, schlug ihr drei Finger ab. Seiner aufschreienden Frau wandte Engelbrecht sich zu. Aufs Neue holte Mons Bengtsson zum Schlag aus. Die Waffe sauste nieder auf Engelbrechts Hals. Vornüberstürzend wurde er vom dritten Hieb auf das unbedeckte Haupt getroffen. Auf die kleine Schar schossen die Kriegsknechte ein. Auch Engelbrechts Körper lag von Pfeilen durchbohrt. Die Toten und die noch Lebenden, darunter Engelbrechts Frau, wurden die Anhöhe hinaufgeschleppt. An den Füßen Engelbrecht, von Blut überströmt. Die eine Hand um den Griff der Krücke verklammert, dann hinuntergezogen in die Tiefe. Und nach diesem Sturz der Aufstieg zum Schlussbild, das vom Volk nichts, das die Obern nur zeigte, in ihrer Machtfülle, wieder ganz vorn. Auf breitem Podest in der Mitte die drei Bischöfe, Thomas von Strängnäs, Sigge von Skara und Knut Bosson, Nacht und Tag von Linköping, in glitzerndem Ornat, gehüllt in den Rauch geschwungener Weihgefäße. Sie hielten den Pergamentbrief hoch mit der Liste aller Privilegien, die sie und die weltlichen Herren sich zugesprochen hatten. Daran baumelte das dichte Gehänge der Siegel. Zu ihren Seiten standen rechts der Reichsmarschall Karl Knutsson Bonde, die Brüder Nils, Bo und Bengt Stensson Nacht und Tag, Måns Bengtsson Nacht und Tag, Nils Erengislesson und Eringisle Nilsson Hammarstad, Bo Knutsson Grip und Magnus Gren und links Christer Nilsson Vasa, Knut Karlsson Örnfot, Gustav Algotsson Sture, Knut Jonsson Trerosor, Karl Magnusson und Gregor Magnusson Eka, Magnus Birgersson und Guse Nilsson Båt und Nils Jönsson Ochsenstierna. Und es kamen hinzu Engelbrekts Waffengefährten, Hermann Bermann, Gottskalk Bengtsson und Bengt Gottskalksson Ulf, Johann Karlsson Ferla, Klaus Lange und Arvid Swan. Nur Plata und Puke fehlten. Was da oben stand in Eisen und Silber, in purpurnen Mänteln, sich darbietend als höchste Einheit, war in sich zerrüttet von Eifersucht, Habgier und Mordlust, trug in sich die bitteren Fehden um die größten Güter, die stärksten Burgen, die bedeutendsten Posten, den Thron, und hinter ihnen, in den Fenstern der Giebelhäuser, warteten die Großbürger, gekleidet in Samt und Pelzwerk, auf ihren Teil der Beute. Da wurde ihnen ein Gefangener zu Füßen geschleudert. Ein Bauer war's, die Arme und Beine mit Seilen gebunden. Ein zweiter folgte. »Da sind sie, die Letzten«, rief Bengt Stensson Nacht und Tag. »Göksholm haben sie anzünden wollen, als wir zu Besuch walten beim Ritter Nils Erengislesson. Rächen wollten sie einen gewissen Engelbrekt.« »Wer war denn das, Engelbrekt?« rief Karl Knutsson zu wüstem Gelächter. »Nie gehört von einem Engelbrekt.« »Unbekannt wie diese dort«, sagte er, auf die Gefangenen zeigend. Der eine richtete sich auf. »Hans Mortensson heiß ich.« Einer der Kriegsknechte unten versetzte ihm einen Hieb mit der Lanze. »Namenlos bist du«, rief Karl Knutsson. »Ich heiße«, sagte der Bauer noch einmal und brach unter erneutem Schlag zusammen. »Ich heiße«, sagte auch der andere Gefangene, und »Nichts heißt du«, rief Karl Knutsson, und die Lanzen schmetterten auf den Landmann ein. »Einem jeden von ihnen soll eine Hand und ein Fuß abgehackt werden«, befahl der Reichsmarschall. Hans Mortensson richtete sich auf. »Geflüchtet zum Ritter Erengislesson«, schrie er, »waren Engelbrekts Mörder.« Ihm befahl Karl Knutsson beide Hände und beide Füße. »Wo ist das Volk?« rief Christer Nilsson Vasa. »Wo ist es? Hat doch eben noch so viel von sich hören lassen.« »Wir sind's«, sagte Mortensson, aus Nase und Mund blutend. Brüllendes Gelächter. »Weg mit ihnen«, riefen die Bischöfe Sigge, Knut und Thomas. Die Bauern wurden davongeschleift, hineingestoßen wurde Engelbrekts Frau, die Hände auf dem Rücken gefesselt. »Die Frau vom Engelbrekt ist's«, rief Ferla. Sie spie ihn an. Ein Söldner ohrfeigte sie. »In den Turm mit ihr«, rief Ferla. »Nein, lass sie laufen«, rief Bengt Stensson. »Durchs Land streichen soll sie, friedlos, geächtet. Einkehren kann sie nirgends. Den Englikohof habe ich besetzt.« »Und ich hab mir Tjörbo genommen«, rief Knutsson Grip. »Dann stehen mir«, sagte Karlsson, »Örnfot, Snefringe und Siende zu.« »Nein«, rief Grip, »die sollen mir auch gehören.« »Nein, mir«, rief Örn fort. Karl Knutsson winkte ungeduldig, dass die Frau abgeführt werde. »Bringt sie vorher noch ins Quartier der Soldaten«, rief Bärmann. Gröhlendes Gelächter. Da wurden hineingeworfen Klaus Plata und Erik Puke in Ketten. Stille. »Ihr wolltet also eine Partei aufstellen gegen uns«, sagte Karl Knutsson. »Wolltest dich nicht begnügen, Puke, mit Kastelholm und Telje, mit Raspohundare und Roswig in Rekarne? Was wolltest du denn noch mehr? Hörst du mich, Puke?« Puke hielt den Kopf gesenkt. Ein Soldat stieß ihm das Kinn hoch. »Beseitigen wolltet ihr uns«, rief Karl Knutsson. »Du und dein Vater, ihr standet schon bereit, um diesen Krüppel, wie hieß er noch, bei euch zu empfangen und um weiterzuziehen mit ihm nach Stockholm. Die Bauern in Rekarne hattet ihr zum Kampf aufgerufen. Er aber kam nicht«, rief er. »Roswig geht an mich«, rief Guse Nilsson Bot. »Und Telje erhalte ich zurück«, rief Bengtstensson Nacht und Tag. »Und ich übernehme Kastelholm«, rief Karl Knutsson Bonde. »Die Macht wird euch genommen werden«, sagte Klaus Plater. Gellendes Gelächter. »Auf die Streckbank mit ihm. Ausdärmen, verteilen«, riefen Swan, Bärmann und Ferla. »So soll es geschehen«, sagte Karl Knutsson. »Und dieser hier«, sagte er, auf Puke zeigend, »soll behandelt werden nach den Privilegien, die ihm zustehen.« »Ich verzichte«, rief Puke, »auf die Privilegien meiner Geburt.« »Du, der du dich Bonde, Bauer nennst«, sagte er, »und der du der größte Bauernschinder bist, lass mich sterben wie ein Bauer, auf dem Rad, dem Scheiterhaufen.« »Er kommt aufs Gerüst«, sagte Knutsson. »Alle seien geladen zum Festtag, dass er ihnen das Schauspiel gebe, wie ein Kopf, der nicht denken will, wie er soll, unterm Schwerthieb falle.« Und er winkte, und hinausgeprügelt wurden Plata und Puke. Und sie reckten sich auf, die vom Volk zum Sieg getragenen Aristokraten. Sie zeigten sich mit den Finanzbürgern hinter sich, wie die Oberhoheiten sich immer zeigen, verzerrt lächelnd, die Zähne verbissen. Breitbeinig standen sie da, der Boden war fest unter ihnen, der würde noch lange nicht weichen. Blendend erhoben sie sich, die Besitzer des Grunds, des Erbauten und des Himmels, und ein Zischen und Klatschen von Rutenschlägen war um sie, und ein Stöhnen und Jammern, und Karl Knutsson Bonde erhob wieder die Stimme. Gelobt sei die Gerechtigkeit. Gesäubert werden soll das Land von den Aufrührern. Wo immer einer der ihren noch zu finden ist, so soll er erschlagen werden, wie ein toller Hund. Friede für uns. Triumphchor der Edlen und Bürger, Freiheit und Friede und die Schläge der Ruten dazwischen, die Schmerzensschreie, Friede und Hiebe und Schreie und Friede, Freiheit und Friede. Von der Leibeigenschaft aber blieben die schwedischen Bauern verschont. Waren sie auch besiegt worden, die letzte Gewalt konnte der Feudalismus nicht an ihnen vollziehen. Nie mehr konnten sie zurückgeworfen werden in die Erniedrigung, die vor Engelbrechts großem Herzog galt. Was in Vergessenheit geriet, verschüttet lag, überrollt wurde von neuen Kämpfen, stieg immer wieder auf, als Zuversicht, als Stärkung des Bewusstseins, bis es zum Grund der Arbeiterbewegung wurde. Brecht hörte mich nicht. Er lief zwischen den Tischen hin und her. Steffin ordnete Manuskripte, Tagebücher, Schreibhefte, Zeitungsausschnitte, Zettel zu Haufen. Drinnen im Haus polterten Weigel, ihre Freundin Lazar, Santesson und die Kinder mit den Möbeln. Schubladen wurden herausgezogen, prallvolle Rucksäcke, Koffer die Treppe hinuntergeschleppt. Alle Besonnenheit hatte Brecht verlassen. Hilflos standen Hodan, Goldschmidt, Ljungdahl, Matthies und Branting angesichts des Schreckens, der von ihm, dem 42-Jährigen, der sonst stets fähig gewesen war, die Notwendigkeit des schnellen Abbruchs hinzunehmen, ausging. Es war, als sei nur er von der Katastrophe betroffen worden, als habe er als einziger die Last der Verfolgung zu tragen. Doch es ging um sein Werk. Hier lag alles, was er während der 7 Jahre des Exils geschrieben hatte, das meiste davon nicht publiziert. Hier lag der Wert, der dazu bestimmt war, sein Dasein in der Literatur zu bestätigen. Fast ein Unbekannter war er, ein Missachteter. Selbst in der Partei, die er stützte, verstanden ihn wenige. Nach der Liquidierung Tretjakows und Koltsows, seiner sowjetischen Fürsprecher, kam ihm auch vom ersten Arbeiterstaat nur Misstrauen, Ablehnung entgegen. Den Beweis noch hatte er zu liefern dafür, dass seine Gedankengänge ausschlaggebend waren für die Entwicklung des literarischen Handwerks. Dieses riesige Material musste gerettet werden. Dienstag, den 9. April. Um 7 Uhr morgens hatten wir die Nachrichten gehört. Deutsche Truppen standen in Kopenhagen. Die Stadt hatte sich ergeben. An der norwegischen Küste wurde gekämpft. Geschwader von Bomben überflogen Oslo. Ein deutscher Angriff auf Schweden wurde erwartet. Deutsche Kreuzer hielten sich vor der Seegrenze auf. An den Kais am Strom lagen deutsche Frachtdampfer, die nicht betreten werden durften. Vielleicht befand sich, unterm Schutz des Hoheitsrechts, Kriegsausrüstung an Bord. Noch hatte Schweden nicht mobilisiert, nur verstärkte Bereitschaft war angeordnet worden. Branting aber hatte sich, wie andere Mitglieder des Reichstags und der Regierung, zum Aufbruch gerüstet. Ein Flugzeug, hieß es, stehe für die Gefährdeten bereit. Brecht hatte vor Wochen schon, da das amerikanische Visum für ihn und seine Angehörigen noch nicht eingetroffen war, von der Schriftstellerin Wulijoki eine Einladung nach Finnland erhalten. Zu den nötigen Papieren hatten Branting und Ström ihm verholfen. Fraglich aber war, ob ein Schiff noch nach Helsingfors abgehen würde. Den Entschluss, Schweden zu verlassen, hatte Brecht im März gefasst, als Beamte der Sicherheitspolizei atemlos angemeldet von der Hausbesitzerin zu Besuch gekommen waren. Sie wollten wissen, ob er eine Kommunistin namens Rosenbaum bei sich versteckt hielte. Erst nach der Feststellung, dass diese identisch war mit Steffin, die früher durch Heirat den Namen Rosenbaum erhalten hatte und als Garantien von schwedischen Freunden sowie ärztliche Bescheinigungen ihrer Lungenkrankheit eingeholt worden waren, wurde der Haftbefehl rückgängig gemacht. Die Polizisten hatten sich schon damals nach der Klärung der Frage, welche Stellung Steffin in seinem Haushalt einnahm und ob er ihr Lohn auszahle, was ihm als Ausländer verboten sei und womit auch sie sich als Ausländerin strafbar gemacht hätte, nein, sie sei als Familienmitglied zu betrachten, beziehe kein Gehalt, wohne in einem möblierten Zimmer in der Nachbarschaft, für dessen Miete Brecht allerdings aufkam. Interesse gezeigt an den Büchern in den Regalen, den herumliegenden Zeitungen und Schriften, und es war zu erwarten, dass sie wiederkommen würden. Brecht hatte deshalb einen Teil der politischen Literatur in Kästen packen und zum Klempner Andersson tragen lassen, der gegenüber am Löfstig wohnte und bereit war, das gefährliche Gut in seinem Keller zu verwahren. Besprochen wurde, was mit den anderen Büchern geschehen sollte. Ljungdahl hatte die Königliche Bibliothek angerufen und dieser Brechts Sammlung angeboten, was auf Ablehnung gestoßen war. Ich erhielt den Auftrag, eine Auswahl von Büchern zu verpacken und sie Brecht, wenn er nach Finnland gelangen würde, nachzusenden. Die Restbestände sollten von Santesson und dem in der Nähe wohnhaften jungen Arzt Eck übernommen werden. Greit, in der Nacht telefonisch von Brecht herbeigerufen, aufgelöst, sich die Haare raufend, jammerte, dabei unfreiwillig Brecht karikierend, nun sei alles verloren. Dabei wollte er Brecht zusammen mit Ljungdahl auf der Reise begleiten. Berlau, die sich vor kurzem zur Theaterarbeit nach Dänemark begeben hatte, sollte, wenn es ihr glückte, nach Schweden zu entkommen, in Finnland zu ihnen stoßen. Geplant war die Weiterreise, vor der es Brecht bangte, über die Sowjetunion nach den Vereinigten Staaten oder, wenn dies nicht möglich wäre, nach Mexiko, Haiti. Der Gedanke, was aus uns, anderen und all den Internierten, den in der Illegalität Lebenden werden sollte, war belanglos. Erwogen wurde jetzt nur, was Brecht auf die Reise mitnehmen konnte. In eine schwarze Seemannskiste gelegt wurden die wichtigsten Manuskripte, Notizblätter und Journale sowie eine äußerst gesichtete Auswahl von Büchern. Auf der Liste verzeichnete ich die Gesänge vom Landbau des Publius Vergilius Maro in der Übersetzung von Voss, das Epos des Titus Lucretius Carus über die Natur in der Nachdichtung von Knebel, aus dem Jahr 1821 eine Sammlung von Gedichten des Ovid und Catull in einer Ausgabe für den Schulgebrauch, erschienen 1882 bei Teubner, Leipzig. Die Metamorphosen des Publius Ovidius Naso bei Mylius gedruckt in Berlin, 1791. Die Lebensbeschreibungen des Plutarch in einem Lederband des Verlags Langenmüller mit dem Datum 1913, die bei Langenscheid erschienenen Satiren des Juvenalis, die Siegeslieder Pindars, verlegt von Dietrichs, 1912, die Lobrede auf Trajan von Plinius Secundus, erschienen in Leipzig, 1796, die Briefe des Plinius in einer Ausgabe aus dem Jahr 1829, die Briefe des Cicero im Verlag von Langenmüller, 1912, einen Band Aesop, Hesiod und Quintus in der Langenscheidschen Bibliothek, zwei Bände des Quintus Horatius Flaccus mit Satiren und Oden, die Historien und Annalen des Tacitus, zwei geheftete zerlesene Bände Homer im Verlag Cotta, eine Sammlung von Schriften des Konfuzius, übersetzt ins Englische von Whaley, von Whaley auch eine Übertragung von Gedichten des Li Po, sowie eine Anthologie chinesischer Poesie, eine Volksausgabe von Cotta mit Hölderlins Dichtungen, die Gedichte Shelleys, den Tristram Shandy von Sterne, den Ulysses von Joyce, in zwei gehefteten Bänden der Odyssee Press Paris aus dem Jahr 1939, die Abenteuer des braven Soldaten Schweig während des Weltkriegs von Haschek, drei Bände Kriegsstück über die Pariser Kommune, Niederlaget, der Titel unterstrichen mit einem Ausrufungszeichen versehen, dazu die Kommune von Marguerite, The Paris Commune von Jelinek, L'Histoire de la Commune von Lissagari und die Pariser Kommune, Berichte und Dokumente von Zeitgenossen, erschienen in Berlin 1931.